Test 10, Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Was machen die Kinder am Abend? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Hallo Bianca, warum hast du so viele Chipstüten gekauft? Hallo Martin, eigentlich wollte ich Popcorn kaufen, aber im Supermarkt waren nur noch 2 Tüten im Regal. Heute Abend treffen wir uns doch bei Christine. Hast du das vergessen? Du, das habe ich nicht gewusst. Und wieso treffen wir uns bei Christine? Mensch Martin, ihre Eltern haben eine Home-Cinema-Anlage gekauft und wir wollen 2 tolle Filme sehen. Silke bringt Pizza mit, die ihre Mama für uns macht. Echt? Silkes Mama macht die leckerste Pizza der Welt. Boris bringt die Getränke mit, also Cola und Fanta und Tim hausgemachten Apfelkuchen. Und ich? Ich habe keine Ahnung, was ich mitbringen soll. Du kannst auch Süßigkeiten mitbringen. Gute Idee. Ich habe jetzt eine Stunde Basketballtraining. Nach dem Training gehe ich am Kiosk vorbei und kaufe Schokolade und Bonbons. Wollen wir uns um 6 Uhr vor dem Kiosk treffen? Dann können wir zusammen zu Christine gehen. Um 6.30 Uhr passt es mir besser, okay? Okay, abgemacht. Ende von Teil 2.